Texte zum Lesen. Dritte Lektion. Der erste Tag. Es ist mein erster Tag in diesem Betrieb. Das Telefon auf meinem Tisch klingelt. Ich nehme den Hörer ab und melde mich. Eine Frauenstimme sagt: Müller soll zu mir kommen. Wer, frage ich zurück. Na, Müller, hören Sie denn nicht? Ist die Antwort. Und zu wem, wenn ich fragen darf? Soll ich das noch einmal wiederholen? Zu mir. Ich lege den Hörer auf, sehe mich im Zimmer um und sage laut: Kollege Müller, sollte eine Kollegin kommen. Einer, der am Fenster sitzt, meint: Zu welcher Kollegin? Wir haben im Betrieb 173 Kolleginnen. Sie hat nur gesagt, zu mir, antworte ich. Kollege Müller soll zu mir kommen. Ach so, sagt er. Zur Kollegin mir. Das müssen Sie richtig sagen. Dann steht er auf und geht aus dem Zimmer. Die Revanche. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Ich nehme den Hörer ab. Es ist ein Ferngespräch. Ich höre die Stimme meiner Mutter. Junge, bist du es? Mutter, was gibt's? Warum rufst du so spät an? Ich bin aufgeregt. Nichts, sagt die Mutter, und ich höre, wie sie lacht. Du hast doch heute Geburtstag. Allerhand. Du holst mich um 3 Uhr nachts aus dem Bett und willst mir zum Geburtstag gratulieren. Na, vor 30 Jahren hast du mich auch um 3 Uhr nachts aus dem Bett geholt. Es ist Zeit, dass ich mich revanchiere.